Was für ein Werk über das Altern. Würdevoll, betörend. Harvey Keitel als alter Regisseur an der Seite von Michael Caine in Ewige Jugend von Paolo Sorrentino. Keitel ist hier 76 Jahre alt. Was für eine Rolle, was für ein Werk über das Alter. Dämlich, obszön, pubertär. Robert De Niro als verrenteter Witwer auf Sauf-, Kiff- und Sextour an der Seite seines Enkels in Dirty Grandpa. On the road muss der Enkel mit seiner Zukünftigen telefonieren. Opa ist immer dabei. Ich muss sie auf Lautsprecher stellen. Sag nichts. Ich sag kein einziges Wort. Jason Richard Kelly, der Sohn von... Dr. Smegma von Pflaumenschlecker, Furz und Arschstöpsel. Okay, wer ist das? Pflaumenschlecker, Furz und Arschstöpsel. Tja, solche Dialogzeilen hat Robert De Niro als versauter Großvater abzuliefern. Dirty Grandpa zeigt De Niro an einem Punkt, wo man lieber nicht daran denken möchte, dass dieser Schauspieler als der Größte seiner Generation gilt. 1973. De Niro, Scorsese und Keitel. Scorseses vibrierender, düsterer New York-Film Hexenkessel. Was ist los mit dir, Johnny? Was? Du kannst dich einfach die Leute verscheißern. Du hast doch keine Ahnung. Ich bin so fertig von anderen Sachen, da kümmerst du dich nicht um Raten, verstehst du? In Hexenkessel steht Harvey Keitel auf Platz 1 der Besetzungsliste, Robert De Niro auf Platz 2. 3 Jahre später, 1976, hat sich das Blatt gewendet. In Taxi Driver ist De Niro in der Hauptrolle zu sehen. Keitel spielt in einer Nebenrolle den Zuhälter, den der Taxi Driver killt. Irokese, verpiss dich zu deinem Stamm und lutsch am Büffelknochen, bevor mir der Kragen platzt. Ich will keinen Krieg. Verstanden? Mach, dass du wegkommst. Lutsch mal dran. Vielleicht, rückblickend, hat Harvey Keitel am Ende doch eher ein bisschen Glück gehabt, dass Regisseur Scorsese sich in den 1970er Jahren nicht für ihn, sondern für De Niro als Stammschauspieler entschied. Denn da, vom Olymp aus, ist die Fallhöhe gewaltig. Und dahin, auf den Olymp, dem der Schauspieler, da kam De Niro bald. Taxi Driver. 2 Jahre vorher die Oscar-prämierte Rolle des Mafia-Bosses Don Vito Corleone im zweiten Teil von Coppolas Patensaga. Dann die Rolle des Vietnam-Veteranen in Michael Ciminos, Die durch die Hölle gehen. Und 1980 die des Boxers, Oscar Nummer 2, in Scorseses Wie ein wilder Stier. The winner is Robert De Niro. Die 1970er Jahre. Keine Angst, dies ist kein Nachruf, sondern nur trauriger Abgesang eines ehemaligen Fans. Die 70er Jahre bauten den Mythos, die Statue, das Monument De Niro, vor dem auch ein bissiger Satiriker und Talkshowmann wie Stephen Colbert in seiner CBS Late Show meinte, sich nicht anders als verbeugen zu können. Holy cow, Robert De Niro. This is why you have one of these shows. This is why you want this show, is to talk with Robert De Niro. Das Problem war nur, dass De Niro irgendwann anfing, die eigenen Klischees wiederzukäuen. Beispielsweise in den beiden Teilen von Reine Nervensache, dieser Story über den Mafia-Boss mit Erektionsproblemen, der den Alltag seines ängstlichen Therapeuten okkupiert. Die Figur war Wiedergänger des Dons aus dem Paten, komisch, aber nur aufgewärmt, nur recycelt. Um dann ein weiteres Mal durch die Mangel gedreht, 2013 wieder aufzutauchen in Luc Bessons Film Malavita. The Family, der Mafioso, gespielt von De Niro. Der Großschauspieler und eingefleischte New Yorker, der, wie er einmal sagte, nur nach Los Angeles, also Hollywood, ginge, wenn er dafür bezahlt werde, hat offenbar noch einige Rechnungen zu zahlen, wenn man sich anschaut, wie häufig und für welchen Filmschrott er in den letzten Jahren tatsächlich nach L.A. ging und Hollywood Mainstream fabrizierte. Bei all diesen Filmen wurde man das Gefühl nicht los, dass Robert De Niro unendlich müde, gelangweilt und angeödet war von diesem ganzen Spielen. Gut, Geld verdienen müssen wir alle, aber wir stürzen dabei in der Regel eben nicht aus solchen Höhen ab wie De Niro, um bei einem sexgeilen Dirty Grandpa zu landen. Jetzt lass uns in deine Muschikarre springen, dann verpissen wir uns. Robert De Niro spritzt in seinem aktuellen Film einer jungen Frau im Bikini, die seine Enkelin sein könnte, Sonnenmilch zwischen die Brüste. Ja, Metapher für Sperma. Verstanden. Ups, das passiert mir sonst nie. Echt? Mir passiert das nämlich dauernd. Irgendwann hat Robert De Niro einmal die Bemerkung fallen gelassen, er möge seine eigenen Filme nicht ansehen, er schliefe dabei ein. Das geht auch mir seit ein paar Jahren so. Bei Dirty Grandpa allerdings funktioniert das nicht, weil der gähnenden Langeweile systematisch das Fremdschämen in die Quere kommt. Aber ich weiß, das alles ist nur Projektion, es ist nur Enttäuschung. Und das steckt eben drin, im letzten Wort, das von der Täuschung.